Bevor das letzte Bier getrunken ist, gehen wir noch nicht nach Haus. Bevor das letzte Bier getrunken ist, trägt uns hier keiner raus. Die Daumen hoch, der Zapfhahn läuft. Das Bier, es fließt in Strömen, es geht zack, zack, zack. Nach Cola steht uns nicht der Sinn. Da ist ja auch kein Hopfen und kein Malz mit drin. Es klingt für manchen vielleicht komisch, doch Gerstensaft ist echt gesund. Er wirkt im Körper isotonisch und hält den Kreislauf immer rund. Bevor ich hier noch Cola Bier, mach mir schnell ein Cola Bier. Bevor das letzte Bier getrunken ist, gehen wir noch nicht nach Haus. Bevor das letzte Bier getrunken ist, trinkt uns hier keiner raus. Für eine Nacht. Jetzt gehen wir nach Haus und es geht zack, zack, zack. Im Kühlschrank brennt noch helles Licht. Dort finden wir noch Dosenbier, das gibt's doch nicht. Natürlich wird das schnell getrunken, bevor es schal und bitter schmeckt. Dann steig ich runter in den Keller, hab da noch Vorrat angelegt. Melkt der Bauer seinen Stier, trank er wieder zu viel Bier. Bevor das letzte Bier getrunken ist, gehen wir noch nicht nach Haus. Bevor das letzte Bier getrunken ist, trinkt uns hier keiner raus. Bevor das letzte Bier getrunken ist, gehen wir noch nicht nach Haus. Bevor das letzte Bier getrunken ist, keiner raus. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Es klingt für manchen vielleicht komisch, doch Gerstensaft ist echt gesund. Er wirkt im Körper isotonisch und hält den Kreislauf immer rund. Bevor das letzte Bier getrunken ist, gehen wir noch nicht nach Haus. Bevor das letzte Bier getrunken ist, trinkt uns hier keiner raus. Bevor das letzte Bier getrunken ist, gehen wir noch nicht nach Haus. Auch wenn der Mond schon längst versunken, wo früher zu viel Stimmung war, singt ab heute an die Bar. Prost!